ein Nussbaum vor dem Haus. Duftig, luftig breitet er blättrig die Äste aus. Viel liebliche Blüten stehen dran. Blinde Winde kommen, sie herzlich zu. Zwei zu zwei gepaart. Neigend, beugend, zierlich zum Kusse die Häuptchen zart. Sie flüstern von einem Mägdlein, das dächte die Nächte und Tage lang, wusste ach selber nicht was. Sie flüstern, wer mag verstehen, sogar leise weiß. Flüstern von Bräutigam und nächstem Jahr, vom nächsten Jahr. Das Mägdlein rauscht im Baum, sehnend, weinend singt es, lächelnd in Schlaf und Traum.